Am 15. September 1965, genau, da war ich 16 Jahre alt. Erstmal war ich voller Stoßzellen und zum Zweiten war es so, dass meine Schule unmittelbar daneben lag. Ich weiß nicht, kennen Sie die Waldbühne? Das Unglückliche an dem Ding ist, dass es gibt dort nur sehr schmale Eingänge oben. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Und das ist auch der einzige Zugang und auch der einzige Abgang. Und das ist, wenn jetzt viele Leute drin sind und die noch in Panik geraten, so wie es damals der Fall war, dann ist das natürlich da oben sehr, sehr eng alles. Also ich stand unmittelbar vor Brian Jones. Es war, wie soll ich sagen, während des Konzertes so ein Gefühl der Verehrung fast für diese Gruppe, für einzelne Personen dieser Gruppe, sodass ich auch zum Teil gar nicht so sehr mitbekommen habe, was jetzt außen um mich herum passiert ist. Also ich habe auch zum Teil diese ganzen Prügeleien, die dann später passiert sind, die habe ich dann erst hautnah miterlebt, weil sie mir selber passiert sind. Als Betroffener mehr oder weniger. Aber während des Konzertes hat man eigentlich nur eins gemerkt, dass der Unmut der Leute dort ständig zugenommen hat. Die Rolling Stones sollten um 20 Uhr spielen. So, und es wurde 20 Uhr, die waren nicht da. Es wurde 20.30 Uhr, die waren nicht da. Es wurde 21 Uhr, die waren nicht da. Es wurde 21.30 Uhr, dann kamen sie erst. Also bis dahin waren auch die Vorgruppen, die wussten daher schon gar nicht mehr so richtig, was sie spielen sollten. Die Leute haben angefangen zu pfeifen, weil endlich die Rolling Stones kommen sollten. Und dann kamen die also tatsächlich. Und nachdem die aber drei, es mögen auch vier Lieder gewesen sein. Ich meine, es waren sogar nur drei. Und das letzte davon war Satisfaction, und das war vielleicht obendrein auch noch verkehrt, also das letzte zu spielen, da hat natürlich die ganze Waldbühne getobt. Und jetzt kam der Punkt, und das kann man eigentlich nur den Veranstaltern anlassen, dass die dann direkt von, also die haben dieses Lied zu Ende gespielt und sind von der Bühne gegangen. Haben alle gesagt, naja, was ist jetzt? Dann kam der Veranstalter und die Leute haben natürlich tot, klar, die wollten Zugabe und weiß der Kuckuck, was nicht alles, wie es also bei jedem normalen Rockkonzert auch der Fall ist. Und dann kam der Veranstalter auf die Bühne und sagte, es steht ihnen leid und die würden nicht wiederkommen, sie wären müde vom Flug und das Konzert wäre im Prinzip mehr oder weniger beendet. Und dann haben die also einen riesen Fehler gemacht und haben obendrein auch noch das Licht ausgeschaltet in der Waldbühne. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute schier durchgedreht sind. Und dann gab es also so eine richtige Massenhysterie, es wurden dann die Polizeiabsperrungen umgerissen. Ich wollte auf die Bühne, weil ich meinen Schuh verloren hatte und dann flog der auf die Bühne. Und das habe ich dann noch gesehen, dann habe ich mich an der Bühne hochgehangelt, um meinen Schuh zu holen. Das sind so Kleinigkeiten, da denkt man natürlich im Moment nicht dran, um den zu holen. Und dann haben die Leute an irgendwelchen Kabeln gezogen, die dann bei mir praktisch an die Hände gingen und haben mich dann mehr oder weniger damit von der Bühne runtergerissen. Und dann lag auf der Erde und dann trampelte alles auf mir rum. Das haben die Leute gar nicht bemerkt. Also es war eigentlich völlig irre, die ganze Situation dort. Es war ja nicht nur die Waldbühne, es ging ja danach noch weiter. Ich habe ja dann versucht, mit der S-Bahn nach Hause zu fahren, die fuhr ja bis da oben hin. Und dann haben die angefangen, den Zug auseinanderzunehmen. Ja, also die haben dann also die Bänke rausgerissen, die haben die Fenster zertrümmert, haben alle Nase lang die Notbremse gezogen. Das war wirklich wie im Krieg. Da habe ich gesagt, spinnen die jetzt alle, drehen die jetzt alle total durch. Ich habe das überhaupt nicht kapiert und überhaupt nicht verstanden. Aber die waren alle so in einer so aufgeheizten Stimmung und in einer so aufgeladenen Stimmung. Da hätten sie, glaube ich, nur einen antippen müssen. Der hätte ihnen sofort eine geschweift, ohne zu wissen vielleicht warum. Und ich bin dann noch bis zum, kurz vor dem Bahnhof Hohenzollern, so etwa 100 Meter vor diesem Bahnhof, gingen dann plötzlich die Türen alle auf und ich wurde rausgeworfen. Also nicht beabsichtigt, dass jetzt mit Sicherheit hat jetzt niemand auf mich persönlich abgesehen, sondern einfach in diesem Gemenge bin ich also aus diesem Zug geflogen und lag dann da auf den Schienen. Und jetzt habe ich aber auch den Bahnhof schon gesehen. Und da kam etwas, da kam mir dann also so eine Horde Polizisten entgegen. Und ich muss wirklich sagen, Horde, weil so haben die sich auch benommen. Und zwar es mögen so 10 Mann vielleicht gewesen sein mit Hunden. Die kam mir dann entgegen und fragte, der Erste brüllte mich sofort an, wo ich denn herkäme. Und er hat gesagt, ich bin da aus dem Zug, ich bin da rausgeflogen und bin halt hier in den Bahnhof gelaufen. Und ich hatte das noch gar nicht ganz ausgesprochen, da hat er mir schon eine geschwalbt. Und dann lag ich auf der Erde und jeder der Kollegen von dem, die dann vorbeikamen, hat dann also nochmal munter in mich reingetreten. Die war dann also rundherum grün und blau und habe dann es vorgezogen, überhaupt auf die Bahn zu verzichten und bin dann vom Bahnhof in Zollerndamm und wir wohnten damals am Rüdesheimer Platz und wenn Sie in Berlin sind, können Sie sich ungefähr vorstellen, wie weit das ist, bin ich dann, das war ja schon nachts um drei, zwischen 2 und 3 Uhr morgens war das ja schon, ich als 16-Jähriger dann, habe ich dann vorgezogen, nach Hause zu laufen. mit dem Erfolg, ich habe dann kaum vor der Tür gestanden, stand meine Mutter da, die hat mir gleich wieder eine geschweißt. Sympathy Sword for the Devil war noch einer der Songs, die ich noch richtig geil fand, muss ich ehrlich sagen. Auch wieder eine völlig andere Musik zu dem Zeitpunkt. Also es hat sich ja, meiner Meinung nach, diese Musik hat sich ja relativ schnell fortentwickelt. Von 65 bis 68, 69 hat sich ja auch die Musik der Stones komplett wieder verändert. Also sie waren da auch, würde ich heute sagen, auch ein bisschen wegweisend, indem sie also permanent sich neu erfunden haben, beziehungsweise ihren Stil immer wieder geändert haben. Bis hin zu dieser Zeit, eben dieses Album 20.000 Miles from Home, da waren sie mir dann einfach zu abgedreht. Aber bis dahin, muss ich sagen, fand ich es einfach klasse. Sympathy for the Devil war für mich auch zu dem Zeitpunkt einfach nur ein Popsong. Also es war jetzt, ich gehörte jetzt nicht unbedingt zu denen, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, wo ich mir dann wirklich ein Booklet genommen habe, wo ich den Text nachgelesen habe oder ähnliches. Das habe ich zwar auch gemacht, aber seltener. Aber bei den Stones komischerweise nicht. Es war für mich einfach nur eine richtig gute Musik, die da mal drüber kam. Ohne jetzt auf den Text zu achten. Es war natürlich so, dass nach dem Konzert kamen natürlich die Eltern so mit dem erhobenen Zeigefinger, ne? Siehste, und das ist, ich hab's dir ja gleich gesagt, und die taugen nix. Und all solche Sprüche, die man sich da anhören musste. Aber das hat uns natürlich gar nicht weiter interessiert, weil ich meine, von den Leuten, die da waren, die wussten natürlich genau Bescheid und die wussten auch, was da abgegangen ist, ne? Und dass die Leute, die jetzt da waren, nur überhaupt nichts dafür konnten. Also es war einfach eine Situation, die ich möglicherweise auch von völlig überforderten Veranstaltern, die da einfach, ja, heute würde man vielleicht sagen, sie die Büchse der Pandora geöffnet haben, ohne zu wissen, was sie da eigentlich tun. Ne? Aber es war wie so eine Art Befreiung vielleicht auch. Gerade in dieser Zeit, wie so eine Art Befreiung, weil es war ja eine Zeit des Aufbruchs, musikalisch gesehen, es war ja der Beginn von der Beatmusik meinetwegen. Und das war ja auch eine Zeit des Aufbruchs, in gewisser Weise. Selber und Dutschke und Konsorten, da habe ich nie kennengelernt. Ich habe sie zwar mal gesehen, das ist richtig, aber wie gesagt, ich war kein politischer Mensch in der Richtung. Aber das jetzt mit den Stones in irgendeiner Form zu vereinbaren, halte ich für ein bisschen weit hergeholt. Da glaube ich nicht, dass man das irgendwie miteinander verbinden war. Das waren ja zwei völlig verschiedene Dinge. Für die Stones war es ein Konzert wie jedes andere. Gut, sie mögen tatsächlich kaputt gewesen sein. Für mich waren sie volltrunken. Zumindest Jagger war also mit 100% der Sicherheit nicht ganz bei sich. Keith Richard auch nicht. Und bei Brian Jones würde ich sagen, der war völlig zugedröhnt, so wie der die Augen verdreht hat. Der hat bloß gegrinst und die Augen immer verdreht. Also ganz, ganz bei sich war der auch nicht. Ich glaube, dass da eigentlich eher der Hase im Pfeffer gelegen hat. Aber das wusste ich damals, das sehe ich heute mit anderen Augen als damals. Aber für die war es ein völlig normales Konzert, wie jedes andere auch. Da haben sie ein paar Songs gespielt, dann sind sie wieder gegangen, das war's. Aber dass die jetzt, sage ich mal, irgendwelche Botschaften damit verbreiten wollten oder ähnliches, würde ich sagen, nein. Ja gut, aber wie es so ist, ich meine, man kann in jedem Satz, kann man irgendetwas hineininterpretieren, was man vielleicht empfindet oder was die gedacht haben mögen oder weiß der Kuckuck was nicht alles. Und wenn ich heute so manchmal sehe, was dann so im Nachhinein gesagt wird zu irgendwelchen Ereignissen, die stattgefunden haben, die ich dann auch noch zum Teil hautnah miterlebt habe, da fasse ich mir auch manchmal den Kopf und sage, also irgendwie war ich auf der Veranstaltung, aber was daraus gemacht wird, weiß ich nicht, hat manchmal mit dem eigentlich gar nicht mehr viel zu tun. Also man kann auch die Dinge einfach schlichtweg überbewerten. Und ich glaube, das wird zum Teil wirklich gemacht. Deshalb auch diese politische Sendung, beziehungsweise dieses politische Sendungsbewusstsein haben die Stones mit Sicherheit nicht gehabt. Und aber sie haben nie, und das kann man auch, wenn man die ganze Zeit mal verfolgt, wo die Musik gemacht haben, da kann man nehmen, welchen Song man will oder auch welche Ereignisse man will, aber sie waren nie politisch. War überhaupt nicht ihr Ding. Die haben einfach nur Musik gemacht und sie haben ihre Phasen gehabt, wie ich eingangs auch schon mal sagte, ihre Phasen gerade da mit gerade bezogen auf das Lied Sympathy for the Devil. Gut, man kann natürlich Sympathie für den Teufel zeigen, selbstverständlich, aber sie waren keine Teufelsanbeter deswegen. Das waren sie mit Sicherheit nicht. Also sie gehörten ja auch nicht zum Manson-Clan oder wie die alle waren, die ja da völlig durchgeknallt waren. Das hat damit gar nichts zu tun. Es mag sein, dass sie vielleicht den einen oder anderen darauf gebracht haben. Das kann gut sein, aber das sind, mein Gott, das sind labile Typen, die gibt es auch heute noch. Für die reicht es, was weiß ich, wenn sie auf der Straße stehen und ein Feuerzeug anmachen, dann rennt der plötzlich rüber und überfällt die nächste Bank. Sowas gibt es doch heute noch, solche Leute. Und möglicherweise mag auch dieser Song für den einen oder anderen so eine Art Credo gewesen sein. Kann gut sein, weiß ich nicht. Es rennen ja jede Menge Verrückte durch die Gegend, so ist es nicht. Die da irgendetwas hineininterpretieren, diese ganze Geschichte. Aber sie selber, und das ist eigentlich meine feste Überzeugung, sie selber waren es nie.